erstes Gebot der Kirche. Was befiehlt uns das erste Gebot der Kirche? Du sollst an allen Sonntagen und den anderen geboten Feiertagen die Messe hören. Es befiehlt uns, an allen Sonntagen und vorgeschriebenen Feiertagen der Heiligen Messe andächtig beizuwohnen. Nicht nur irgendwie leiblich, körperlich da sein, sondern andächtig der Messe beiwohnen, wirklich die Heilige Messe anhören. An allen Sonntagen und an den vorgeschriebenen Feiertagen, die viele mehr waren früher. Jetzt gibt es die 10, im Kirchenrecht die 10 vorgeschriebenen Feiertage.